Mary weint, Corinne weint und Billy sieht, dass sein Vater kurz davor ist, aus den Latschen zu kippen, nur dass Großpapa sich um keinen von ihnen zu kümmern scheint. Großpapa hat sich in seine eigene Welt zurückgezogen. »Was ist mit Comicheften?« fragt er. Er nimmt einen Stapel heraus und schwenkt ihn herum. »Für die mit Archie oder Casper kriegt man praktisch nichts, aber hier sind noch ein paar alte Superman-Hefte. Und ein paar mit Batman. Eins davon, in dem er gegen den Joker kämpft. Wenn du nicht aufhörst, hier Zeit zu schinden, lass ich Pete deinen Sohn abknallen«, sagt Galen. »Ist da jetzt Geld drin oder nicht?« »Doch, doch«, sagt Großpapa. »Ganz unten drin, aber ich hab noch was anderes, was euch interessieren könnte.« »Ich bin durch mit Interesse«, sagt Galen. Er tritt einen Schritt vor. »Ich hol mir das Geld einfach selber, falls da überhaupt was ist. Aus dem Weg!« »Jetzt mal wirklich«, sagt Großpapa. »Der hier bringt vermutlich das Doppelte von dem, was ich an Bargeld dabei hab.« Er holt den Louisville Slugger heraus, signiert von Ted Williams, dem Splendid Splinter persönlich, stellt ihn in eBay rein, dafür bekommt ihr locker 7.000, mindestens 7.000. »Wo hat deine Schwester den her?«, fragt Galen und zeigt nun doch Interesse. Er kann die Unterschrift auf der Keule erkennen. Sie ist verblichen, aber lesbar. »Hat ihn einfach angelächelt und ihm zugezwinkert, als er vom Spielfeld runter ist«, sagt Großpapa und schwingt den Schläger. Er trifft Galen an der Schläfe. Die Kopfhaut schnalzt weg wie ein Fensterrollo, Blut spritzt. Galen kneift vor Schmerz und Überraschung die Augen zusammen, er schwankt, streckt eine Hand aus, rudert mit dem Arm, um das Gleichgewicht zu halten. »Kümmer dich um den anderen, Frankie!« brüllt Großpapa. »Mach ihn fertig!« Frank bewegt sich nicht und steht einfach nur mit offenem Mund da. Pete starrt Galen an und ist einen kostbaren Moment lang völlig sprachlos, aber der Moment geht vorbei. Er richtet die Waffe auf Großpapa. Billy springt ihn an. »Nein!« schreit Corinne. »Billy, nein!« Billy packt Petes Arm und zieht ihn nach unten, und als Pete schießt, schlägt die Kugel zwischen seinen Füßen im Boden ein. Galen umklammert mit einer Hand die geöffnete Kofferraumhaube des Buicks und richtet sich auf. Großpapa holt aus, ignoriert den protestierenden Aufschrei seines Rückens und rammt dem Rothaarigen 1 Kilo solides Kentucky-Eschenholz in die Rippen. Galens Knie knicken ein und sein Keuchen »Piet, knall das Arschloch ab!« ist kaum mehr als ein Flüstern. Großpapa hebt den Baseballschläger, ein weiterer Schuss knallt, aber er wird nicht getroffen, zumindest meint er das, und lässt den Schläger auf Galens gesenkten Schädel krachen. Galen fällt mit dem Kopf voran in eine der Spurrillen des Buicks. Pete versucht, Billy abzuschütteln, aber der krallt sich mit aufgerissenen Augen und Zähnen, die sich in die Unterlippe graben, an ihn wie ein Frettchen. Die Waffe schwenkt hin und her, ein dritter Schuss löst sich und schickt eine Kugel in den Himmel. »Jetzt zu dir, Dreckskerl«, zischt Großpapa. Pete kann Billy endlich abschütteln, doch bevor er die Pistole wieder heben kann, schlägt ihm Großpapa mit dem Baseballschläger aufs Handgelenk und bricht es. Die Waffe fällt zu Boden. Pete dreht sich um und rennt weg, wobei er seine Nicht-Bowling-Tasche auf dem Boden liegen lässt. Die beiden Kinder werfen sich auf Großpapa, umarmen ihn und werfen ihn beinahe um. Er schiebt sie weg. Sein altes Herz hämmert, und wenn es jetzt einfach aufgeben würde, wäre er kein bisschen überrascht. »Billy, hol die Tasche von dem Fettsack. Unsere Sachen sind da drin, und ich glaube nicht, dass ich mich noch bücken kann.« Der Junge gehorcht nicht, vielleicht ist er von den Schüssen noch ein bisschen taub, aber das Mädchen reagiert. Mary wirft die Tasche hinten in den Buick und wischt dann die Hände vorne an ihrem Einhorn-T-Shirt ab.